Erster Josef kommt nach Ägypten. Ein Mann namens Potiphar kauft ihn. Potiphar arbeitet für den König. Zweiter Gott war mit Josef. Josef machte alles gut. Er wohnte im Haus von Potiphar. Dritter Potiphar sah, dass Gott Josef half. Alles, was Josef tat, war erfolgreich. Vierter Potiphar mochte Josef sehr. Josef wurde der Chef im Haus. Potiphar gab Josef die Verantwortung für alles. Fünfter, seit Josef der Chef war, segnete Gott Potiphars Haus. Gott segnete alles, was Potiphar besaß. Sechster Potiphar gab Josef die Kontrolle über alles. Er musste sich um nichts mehr kümmern, außer um sein Essen. Josef war ein schöner Mann. Siebter, später sah Potiphars Frau Josef. Sie sagte zu ihm, schlaf mit mir. Achter, Josef sagte nein. Er sagte zu ihr, mein Herr vertraut mir alles an. Er kümmert sich um nichts im Haus. Neunter, ich habe viel Macht hier. Nur du bist nicht meine. Du bist seine Frau. Ich kann das nicht tun. Das wäre eine Sünde gegen Gott. Zehnter, sie sprach jeden Tag mit Josef. Aber Josef wollte nicht mit ihr schlafen. Elfter, eines Tages ging Josef ins Haus. Er wollte arbeiten. Niemand war sonst im Haus. Zwölfter, sie packte ihn am Mantel. Sie sagte, schlaf mit mir. Josef ließ seinen Mantel los. Er rannte schnell aus dem Haus. Dreizehnter, sie sah, dass Josef seinen Mantel bei ihr gelassen hatte. Er war weggelaufen. Vierzehnter, sie rief die Leute im Haus. Sie sagte, seht. Potiphar hat uns diesen Hebräer gebracht. Er wollte mich schlecht behandeln. Er kam zu mir. Ich schrie laut. Fünfzehnter, er hörte mich schreien. Er ließ seinen Mantel bei mir. Er rannte aus dem Haus. Sechzehnter, sie legte Josefs Mantel neben sich. Sie wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Siebzehnter, dann erzählte sie Potiphar dasselbe. Sie sagte, dein Sklave kam zu mir. Er wollte mich schlecht behandeln. Achtzehnter, ich schrie laut. Er ließ seinen Mantel bei mir. Er rannte aus dem Haus. Neunzehnter, Potiphar hörte, was seine Frau sagte. Sie sagte, dein Sklave hat das getan. Potiphar wurde sehr wütend. Zwanzigster, Potiphar ließ Josef fangen. Er brachte ihn ins Gefängnis. Dort waren auch andere wichtige Gefangene. Josef war jetzt im Gefängnis. 21. aber Gott war mit Josef. Die Leute mochten Josef. Der Chef vom Gefängnis mochte Josef auch. 22. Der Chef vom Gefängnis gab Josef die Verantwortung. Josef sollte auf alle Gefangenen aufpassen. Alles im Gefängnis machte Josef. 23. Der Chef vom Gefängnis kümmerte sich um nichts mehr. Gott war mit Josef. Gott half Josef bei allem.